Wir finden uns gerade in unserer Predigtreihe Berufen zum Alltag. Und das ist angefangen mit Jim. Und Jim hat über das Königreich Gottes gesprochen und wie wir eigentlich in dieser Reich Hoffnung finden können, jetzt erfahren und in der Zukunft Hoffnung auch finden. Egal, was passiert in diesem Leben. Letzte Woche, Kirk hat über Aliens, Ausländer gesprochen und diese Aliens, die wir täglich in Berlin erfahren können, meistens sind Studenten und Immigranten, hat er gemeint, das war ein Metaphor, die Ausländer, die Aliens. Und diese Woche, es geht weiter mit das Thema die Stadt. Und wir enden diese Series nächste Woche mit Roland Nagel predigt über Berufen zum Alltag, wie sieht es allgemein aus in mein einziges Leben. So, aber heute, es geht um die Stadt und bevor wir weitergehen, ich muss ein bisschen über mich erzählen, weil ich merke, dass es gibt immer neue Leute und die Leute, die hier sind, die mich wahrscheinlich kennt nicht alles über mich und so, wir fangen an mit ein bisschen Hintergrund von mir. Das ist mich, als ich sehr klein war. Ich werde das erklären später. Mein Name ist Benjamin Ruhmeseidel. Das ist ein komischer Name, sehr deutsch. Meine Urgroßeltern sind beide deutsch auf meiner Mutterseite und Vatersseite. Und Ruhme ist die Nachname von die Leute aus meiner Mutterseite und Seidel natürlich meiner Vaters Familienname. Ich bin Missionar beruflich. Was heißt das? Das heißt, dass ich schenke meine Zeit hier bei Reset. Ich arbeite für eine Non-Profit-Organisation in den USA und ich lebe hier mit meiner Frau Jasmin. Wir wohnen in Neukölln. Ich bin 30 Jahre alt und ich habe Religionswissenschaft studiert. Jetzt komme ich zu diesem Bild. Heute, ich spreche über die Stadt, im Besonderen so Berlin. Und wir reden ein bisschen über Kultur und deutsche Kultur. Und ich muss das erklären, weil ich bin kein Deutscher. Ich bitte um ein bisschen Geduld und Vergebung. Ich weiß es manchmal, wenn wir über Kultur sprechen, besonders über eine bestimmte Kultur sprechen und jemand, die fremd von dieser Kultur ist, das ist manchmal komisch, was rüberkommt. Wir werden sehen. Ich bin kein Expert, aber ich habe ein paar Mal in meinem Leben, als ich ein kleines Kind war, Lederhosen angetragen. Und ich habe ein bisschen Erfahrung. Wahrscheinlich, ja, nicht so. Ich muss auch sagen, dass Deutsch ist natürlich nicht meine Muttersprache. Ich bin auch Legastheniker. Was das heißt, ist, es gibt ein Problem zwischen meinem Gehirn und meinen Augen, wenn ich etwas lese. Manchmal die Buchstaben wackeln sich oder umdrehen. Und das ist ja sehr Spaß, aber also nicht super effektiv, wenn man vorlesen willst. So. Wir werden ganz viel Text lesen und ich habe die Text hinter mir. Das heißt, ich versuche das zu lesen, aber manchmal ich kann merken, dass das ist ziemlich frustrierend, einen Ausländer zu hören und versuchen, Deutsch zu lesen. Und nachher mal, ich bitte um Geduld. Es gibt nur ein Hauptkern wenn du nach heim gehst und du denkst, okay, was hat ehrlich diese Armee gesagt und warum ist das wichtig? Dieser Satz ist was liegt auf mein Herz und es steht so wie das. Aus der größten Beeinflusser ihrer umgelegenen Gemeinde ist die Stadt der Ort, an dem Kultur geformt wird. Der christliche Wunsch, Kultur durch das Evangelium zu prägen, vergeht deswegen, dass Christen in der Stadt leben und in der Stadt aktiv sind. Und dann es geht zum einer Bibelstelle. Das ist Jeremia 29, Vers 7. Und wir werden das erklären, das wird wahrscheinlich ein bisschen komisch anhören am Anfang. Es gibt eine Geschichte dahinter, aber das ist die Kern Bibelstelle, sozusagen der Kernbibelvers zu diesem Punkt. Steht so, und das ist Gott spricht die Israeliten an und sagte, und sucht den Frieden der Stadt, die, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Und bete für sie zum Herrn, denn ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. So, die Israeliten haben in Israel gewohnt. Besonders also diese, ein Teil von diesen Leuten, die Juden, haben in Jerusalem gewohnt. Und dann kommt diese Weltmacht, die heißt Babylon. Und sie sind reingekommen in dieses kleine Land, hat ein bisschen Krieg gemacht und dann der Stadt kaputt gemacht. Und dann einfach viele Leute aus Jerusalem zurück nach Babylon gebracht. Und die Geschichte fängt an, diese Leute, diese jüdischen Leute, sie sind jetzt Sklaven sozusagen in Babylon, aber sie wohnen außerhalb des Staates. Und das ist manchmal wichtig zu verstehen. Also die Juden, die Israeliten sind zu der Zeit, sie waren der Volk Gottes, sie waren berufen, anders zu sein, heilig zu sein, getrennt von anderen Kulturen sozusagen. Oder sie haben das verstanden, das zu machen. Deswegen, sie wohnen außerhalb der Stadt, der Großstadt. Babylon ist eine große Stadt, so wie Berlin. Und sie wohnen außerhalb. Aber Gott sagte die Israeliten an, dass sie sollen reingehen in der Stadt, da wohnen. Leute heiraten, Kinder haben, und um Frieden für die Stadt zu sorgen und auch zu beten. Und das hört sich wahrscheinlich ziemlich radikal an. Ich kann mir vorstellen, dass, also ich bin Israeliten, ich habe mein ganzes Leben lang in ein anderes Land gewohnt und ich habe gehört, dass ich bin ein Volk Gottes und wir sind besonders. Und jetzt kommt diese Ausländer, sie haben uns weggenommen und jetzt ich muss sie lieben und um ihre Frieden beten. Und diese Leute folgen unser Gott überhaupt nichts, wollen überhaupt nichts mit unserer Kultur zu tun. Warum soll ich das machen? Diese Perspektive ist wahrscheinlich ziemlich radikal angehört von den meisten Israeliten. Aber es ist radikal. Gott liebt nicht nur die Israeliten, sondern der ganze Welt. Und er liebt Babylon. Er liebt auch Jerusalem. Jerusalem ist eine Stadt, wo Leute sozusagen Gott nachfolgen. Und Babylon ist nicht. Aber trotzdem, Gott liebt diese Stadt. Und das finde ich krass. Das finde ich auch radikal. Ich würde sagen, das ist auch genauso für uns heute. Als Christen, als Nachfolger Jesus, wir sind das heutige Volk Gottes sozusagen. Und Gott, Jesus, liebt jede Person auf der ganzen Welt. Ich bin von der Meinung, dass Gott ist begeistert und liebt Städten, liebt Berlin. Und Gott sorgt sich heute noch genauso über Babylon oder über Jerusalem oder über Berlin. Und wir sollen auch für Berlin sorgen, in meiner Meinung. Es gibt ein paar Gründe, warum. Zuerst, also die Städte sind die Ort, an denen die Menschen sind und immer mehr sein werden. So, das heißt also, viele Leute wohnen in Großstädten. Das ist ziemlich einfach zu verstehen. Wenn Gott liebt Leute, dann es mag Sinn, dass Gott liebt Städten, weil es gibt viele Leute da. Mehr Leute wohnen in Städten denn außerhalb einer Großstadt. So, natürlich, Gott liebt Leute, er liebt Leute, wo sie sind. In vielen Städten, das ist, wo Kultur geformt ist oder wo Kultur beeinflusst ist, wo die Regierung ist, wo die meisten Unis sind, viele Leute, Industrie, also alles sind schon in Großstädten. Und was ich finde sehr interessant, also ist im Jahr 1900, ist 10% von der Weltbevölkerung hat in ein städtisches Umfeld gewohnt. Jetzt, also in 2005, lebten schon mehr als 50% der Weltbevölkerung in einer Stadt. Und das wächst sich immer wieder größer und größer. Ein großer. Und was ich sehr interessant finde, ist in 2050 sagte das ist die nächste Slide. werden mehr als 25 Städten meistens 6 Millionen Einwohner haben. Das ist cool. Also das ist groß. 6 Millionen Leute ist groß. Ich war letztes Jahr in Istanbul, in der Türkei. Da gibt es ca. 14 Millionen Leute. Das war ein Großstaat. Die Caro spricht immer über São Paulo. Es gibt auch, also ich glaube, 16, 17 Millionen Leute da. Das ist riesig. Ich kann mich das nicht vorstellen. Und dann zu denken, dass es wird eines Tages, also 25 Großstädten in der ganzen Welt, die sogar so viele Leute haben. Das ist, ja, also das ist cool. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil ich bin von der Meinung, dass egal wo Menschen sind, Christen so da sein. Und in der westlichen Welt, wie Christen mit der Stadt umgehen, ist manchmal ein bisschen anders. Zum Beispiel, die meisten Leute in diesem Raum sind nicht richtige Berliner. Sie sind nicht hier geboren und ihr ganzes Leben hier gelebt. Sie sind also Einwanderer, sozusagen, aus Stuttgart, aus oder egal wo, also aus den USA. Und wir sind hierher gekommen um viele verschiedene Gründe. Studium, eine Frau in für mich und oder eine Arbeit oder eine neue Erlebnis oder egal was. Ihr seid hierher gekommen. Und du wirst wahrscheinlich hier ein bisschen länger leben, dein Studium fertig machen, deinen Partner finden, wahrscheinlich eine schöne, nette Berliner Wohnung irgendwo machen und dann irgendwann wieder ins Vorort gehen. Ein nettes Haus mit einem Garten für die Kinder. Manchmal das ist das Lebensrhythmus für viele Leute in westlichen Ländern. Das dreht sich um Sicherheit und um Individualismus. Aber die meisten Leute in der Welt, wenn sie in einen Staat gehen und wohnen, sie bleiben einfach da. Und das ist sehr oft in den USA passiert, und wir sehen das auch hier in Deutschland, dass Christen gehen in den Staat und dann Gemeinden wachsen sich und dann die Gemeinden bewegen sich außerhalb der Stadt und dann die Christen auch. Aber wenn die Zukunft ist, dass so viele Leute in Großstädten wohnen und die Christen außerhalb von der Stadt wohnen, wie können ein Großstadt das Evangelium hören? Ich bin von der Meinung, dass das, was Gott sagte zu den Israeliten, dass sie sollen rein in Babylon gehen, das genauso ist ein Befehl für uns als Christen, dass wir sollen in Großstädten bleiben. Solange wie wir das Gefühl haben, dass das ist der Wille Gottes für uns. Was ich auch interessant finde, ist, wenn wir genau über Berlin sprechen, es gibt ca. 4 Millionen Leute hier, also ein bisschen weniger, es gibt viele Leute in der Stadt, die würden sagen, ja, ich bin christlich und ich habe einen christlichen Hintergrund. Aber ehrlich gesagt, wie viele von diesen 4 Millionen Leute sind heute Morgen in einen Gottesdienst eingekommen? Nicht die meisten. Das heißt, das heißt viele Dinge, aber ich würde sagen, dass die Leute, die in einen Gottesdienst heute Morgen oder gestern Abend oder wenn sie einen Gottesdienst besuchen oder ein Live-Group oder etwas, dass wir sind nicht die Mehrheit der Bevölkerung, sondern weniger Leute. Und ich finde das manchmal, das ist gut für uns zu verstehen, ein bisschen von der Kultur. Und ich bin von der Meinung, dass viele von uns verstehen Berlin ziemlich gut, verstehen Großstädten, aber ich merke das manchmal, dass wenn Leute so lange in einer christlichen Kultur aufgewachsen sind, wie sie die Welt sehen, ist manchmal richtig, aber manchmal auch nicht so praktisch. Und so, ich möchte gerne ein bisschen über heutige Kultur, die wir jetzt in Berlin sehen können. Und ich habe das in drei verschiedene Kategorien in Kleingruppen gemacht. Was das Problem ist mit diesen Kleingruppen ist, dass jeder Mensch ist anders und natürlich nicht jeder Mensch kann in einer besonderen Box bleiben. So, sie sind einfach nur Gruppen, aber die Grenzen zwischen die zwei sind sehr, sehr offen. Und diese zwei verschiedenen Gruppen repräsentiert drei verschiedene Weltanschauungen oder Weltperspektiven, die wir jetzt in Berlin erfahren können. Ich bin auch von der Meinung, dass diese drei existiert jetzt in diesem Raum. Und ich kann mich sofort mit einer identifizieren. Und was ich lese, ist nicht schlecht, das ist nicht falsch, das ist, sondern was es ist. Das ist, wie wir die Welt erfahren und wo wir sind. So, die erste Gruppe ist Traditionalisten. Und das sind Leute, die über 70 sind oder manchmal sind Immigranten, nicht von der ersten Generation, die nicht auf westliche Länder gekommen sind, oder Leute, die auf dem Land wohnen. Und dann der zweite Gruppe ist Moderne. Sie leben normalerweise in Vororten. Sie sind Menschen mit einem sehr, sehr guten Abschluss. Und ja, sie sind über 45. Und dann die postmoderne Leute. Das ist Leute zwischen 25 und 45. Die meisten wohnen in Städten. Aber auch, also wir kennen auch alle, also Leute, die nicht die 25 sind, die auf dem Land wohnen. Okay, das ist klar. Ihre Arbeit ist manchmal ein bisschen mehr kreativ geprägt, also nicht immer, aber so ist das. Und dann, man könnte sagen, aber was ist mit den Leuten, die jünger als 25 sind? Das ist auch eine vierte Kategorie von postmoderner Leute, die heißt Millennialists auf Englisch. Und es gibt viele Leute, die Researcher über sie machen und das ist immer noch nicht fertig. Sie werden auch bestimmt das Welt ändern. Okay, so, wir werden jetzt auf drei verschiedene Kategorien mit diesen drei verschiedenen Gruppen gucken. Zuerst ist Identität und dann Berufung des Lebens und dann Werte. So, lass uns einfach beim Identität gucken. Bei den Traditionalisten, sie würde sagen, Pflicht angenommen, was die Gesellschaft verlangt, definiert dich. Moderne Leute würde sagen, Sehnsucht entdeckt, deine tiefsten Leidenschaft und Wünsche definieren dich. Die Postmodernen würden sagen, oder etwas so wie das sagen, selbst, also sie sind selbst erschaffen und manchmal instabil. Es gibt keine wahre Identität, die man angenommen oder entdecken muss. Berufen des Lebens, die Traditionalisten, gut zu sein, moderne, frei zu sein, und das finde ich interessant, und deswegen glücklich. Freiheit und Moderne sind sehr, sehr, sehr, sehr miteinander verbunden. Und dann postmoderne Leute, du musst deinen eigenen Weg damit finden, es gibt keinen alles überspannenden Bogen. Und Werte, die Traditionalisten, gib mir das Richtige zu tun und ich werde es tun. Moderne Leute, gib mir, was ich brauche, um meine persönliche Ziel und Vision zu erreichen. Postmoderne Leute, gib mir etwas, das mich bewegt, weil so wenig mich bewegt. Also, warum haben wir das gemacht? Also, weil die meisten Nachfolger Jesus in Berlin wohnt. Wie wir unsere Identität verstehen, Berufung des Lebens und Werte verstehen, ist super beeinflusst von das Evangelium. Aber wir sind nicht die Mehrheit, die Leute, die wohnen in dieser Stadt. Viel mehr Leute wohnen in der Stadt und haben eine andere Perspektive. Aber wie ich vorher gesagt habe, ich bin von der Meinung, dass viele in diesem Raum haben auch diese Perspektive. Und wir sind auch Christen. Und diese Perspektive sind so wie ein Filter zwischen, wie wir unsere Identität beim Jesus finden oder mit Gott finden, wie wir unsere Berufung des Lebens verstehen oder Sinn des Lebens verstehen und wie wir Wert verstehen. Ich sage das ist nicht falsch, es ist einfach die Realität, wo wir sind, wie wir sind als Menschen. Jeder ist anders. Wenn ich über Berlin denke und über mich, weil ich sehe das auch in mir. Ich habe eine Liste von einfach Werte oder Dinge geschrieben, die, also wenn ich über Berlin und mich denke, und das ist, was ich habe geschrieben. Und ich bin von der Meinung, dass andere Leute könnten zustimmen. Aber das ist, also von meiner Perspektive, wir sind ängstlich vor universellen Wahrheitsansprüche und misstrauisch gegenüber Autorität. Oft im Kampf mit tiefen Fragen der Identität und Depression. Und die nächste spricht mich total an. Liebe konkrete Gerechtigkeit aus abstrakter Wahrheit. Also meine Generation wollen die Welt verändern. Wir wollen einfach nicht über Dinge sprechen, sondern etwas tun. Deswegen sehen wir so viele Leute in der Nähe von Friedrichstraße oder Alexanderplatz und das geht um Tierschutz oder das Umwelt beschützen oder Sachen so wie das. Dass wir müssen etwas jetzt machen und das hat mehr Wert als über Wahrheit zu sprechen. Was ist Wahrheit? Unsere Generation würde sagen, kann man Wahrheit kennen? Gibt es eigentlich eine Wahrheit? Und dann viele Leute würden sagen, der kreative Prozess ist mehr als das Endpunkt. Etwas, die ich sehr interessant finde beim Reset, ist unsere Hauptwerte, unsere Grundwerte. Und eine davon ist beziehungsorientiert. Beim Reset, wir denken, dass Beziehungen sind sehr, sehr wichtig. Zuerst Beziehungen mit Gott und dann Beziehungen mit anderen Leuten. Und diese Grundwerte beeinflusst alles, was wir machen. Zum Beispiel in diesem Raum. Wir haben Tische hier gestellt. Wir haben gedacht, ein Tisch, um einen Tisch zu setzen, ist etwas, die viele Leute verstehen in unserer heutigen Kultur. Und das ist manchmal einfacher, um einen Tisch andere Leute zu kennenlernen, außer wenn du in eine ganz normale Gemeinde reingehst und du siehst einfach nur der Hinterkopf von der Person, die vor dir sitzt. Also bei uns Beziehungen sind wichtig. Das heißt nicht bei anderen Gemeinden, dass Beziehungen sind nicht wichtig, aber wir wollen diese Grundwerte von beziehungsorientiert unsere Gemeinde beeinflussen. So, wir würden auch sagen bei Reset, dass Community oder Gesellschaft, Gemeinschaft miteinander ist wichtig. Deswegen haben wir Kleingruppen, wir nennen sie Life Groups. Und wir sagen, dass zum Beispiel Sonntagmorgen ist nicht allein genug. Für Christen hier in Berlin, dass wir sollen mit anderen Christen manchmal etwas zu tun haben, der Bibel lesen, füreinander beten oder etwas in der Stadt machen. Deswegen ist Community wichtig oder Gemeinschaft. Aber was ich sehr interessant finde, und ich würde sagen, dass viele Leute in dieser Alter würde auch sagen, dass Gemeinschaft ist allgemein gut oder okay. Aber es herrscht die Angst, die eigene Freiheit zu verlieren. Also Jasmin und ich, wir sprechen über das also manchmal täglich. Manchmal, also Jasmin ist meine Frau. Wir sind manchmal ziemlich introvertierte Leute. Introverted people, ja. Danke, Kat. Ja, und Jasmin sagt es sehr oft, es ist manchmal sehr schwer, mit anderen Leuten zu sein, weil sie denkt, dass sie werde ihre Freiheit verlieren. Also ich habe auch manchmal diese Gefühle. Ich weiß, es gibt andere Leute, die das fühlen. Aber es geht weiter, und das finde ich auch sehr interessant. Für vielen bedeutet Gemeinschaft eine Verpflichtung und Sorgen anderer Leute um mich. Ich bin von der Meinung, dass manchmal, dass wir wollen Gemeinschaft, aber das ist sehr schwer für uns, für viele Leute, zum Gemeinschaft haben, aber nicht von diesem Individualismus rauszubrechen. Und die sind beiden da. Das finde ich einfach interessant. Ich kenne viele Leute, ich wohne in Neukölln zum Beispiel, und wir kennen unsere Nachbarn ziemlich gut, und die meisten sind nicht Christen, und sie wollen alle die Welt ändern, sie wollen gegen Armut in Berlin kämpfen, sie wollen für Prostituierten sorgen, und sie wollen Gemeinschaft haben, aber nur zu einem bestimmten Punkt. Und sie haben immer die Kontrolle. Und es dreht sich eigentlich um sie. Das finde ich sehr interessant. Und ich merke, das ist auch in mir. Dann es geht ein bisschen weiter. Also ich bin von der Meinung, dass die Stadt ist Gottes Erfindung, ein Teil seines Planes und Zwerg und sollten deswegen nicht als böse betrachtet werden. Was meine ich damit? Also ich bin von der Meinung, dass Gott, bevor er die Welt geschaffen hat, hat immer eine Idee und einen Start. Das hört sich ein bisschen komisch an. Aber wenn wir der ganze Geschichte der Bibel anschauen, es fängt an in einem Garten mit zwei Leuten, Adam und Eva in einem Garten. Aber die Geschichte endet mit einer Großstadt, die neue Jerusalem, wo Jesus, wo Gott wohnt und die anderen Leute, die da auch wohnen. So unsere Zukunft, wenn du ein Christ bist, dreht sich um einen Staat in der Zukunft. Kann sein, dass wir alle da rein wohnen oder außerhalb. Das ist ein bisschen also ich bin nicht niemals da gewesen, so das weiß ich nicht. Aber der Staat ist immer in die Geschichte von der Bibel. Nicht immer gut rüber gekommen, aber besonders im Neuen Testament, wir sehen, dass Paulus ist immer zum Großstädten gegangen, um eine Gemeinde zu gründen. Er fängt immer da an. Das finde ich sehr interessant. Ich finde auch interessant, dass zum Beispiel das Babylon ist eine Gruppe von Leuten, die überhaupt nichts mit der Gott von Israeliten zu tun wollen, aber Gott trotzdem diese Stadt liebt. Es gibt noch eine Stadt in der Alten Testament, Ninive, und der Jonah war in einem Fisch für 3 Tage und Gott hat gesagt, dass er, ein Juden, soll zu dieser Stadt gehen, um der Königin, der Leiter dieser Stadt zu sagen, dass sie sollen umkehren und Gott beten, anbeten. Und Jonah hat gemeint, sie sind Heiden, ich will überhaupt nichts mit sie zu tun, sie sind nicht gute Leute, sie sind nicht heilig, ich will überhaupt nichts mit sie zu tun, aber Gott hat gesagt, ich will, dass du dahin gehst. Und dann einer von den letzten Sätzen in dieser Geschichte, Gott sagt Jonah an, Jonah hat es gemacht, aber wollte das überhaupt nicht machen. Jonah hat einen interessanten Charakter. Gott spricht Jonah an und hat gemeint, warum soll ich nicht diese Großstadt lieben? Wenn Jesus sagte, liebe deine Nächste wie dein Selbst. Und wenn wir in Johannes 3, Vers 16 lesen, dass Gott liebt der ganze Welt, dass jeder Mensch ist wichtig, denn das passt ganz gut mit der Geschichte der Bibel, dass Gott liebt Städten, weil es gibt Menschen da. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und er liebt jeden Mensch. Und eigentlich, wir sehen in der Bibelgeschichte, dass eigentlich die Israeliten sollte ein Segen für die ganze Welt sein. Aber sie haben das niemals wirklich angenommen. Und dann Jesus ist gekommen und hat das gemacht einfach. Und jetzt die Nachfolger Jesus, der Gemeinde, die Kirche, hat die Möglichkeit, Städte zu ändern. Ich spreche überhaupt nicht, ein Paradise zu machen oder ein Utopia, wie sagt man Utopia nachher mal auf Deutsch? Also Utopia, ja, Utopia. Ich spreche nicht über das, weil ich bin von der Meinung, dass wir werden niemals eine perfekte Stadt machen. Nur Gott kann das machen. Aber trotzdem, wir sind berufen, für die Stadt zu beten, für Frieden. Und Frieden zum Erfinden, Frieden zum Schaffen, Frieden zum Machen hier in dieser Stadt. Ich habe das schon gesagt, es geht nicht um ein Paradise zu schaffen. Es geht mehr darum, den Einfluss des Königreichs Gottes in der Stadt zu bringen. Wir sollen für die Stadt beten. Wir sind berufen, als Einwohner des Königreichs Gottes in der Stadt zu leben. Also wenn wir wirklich das annehmen, dass wir so unsere Nächste lieben, wie wir uns selbst lieben, dann das mag Sinn. Wie sieht das praktisch aus? Ich bin Amerikaner und ich habe in die letzten 30 Jahre, ich habe in drei verschiedenen Großstädten gewohnt. Die meiste Zeit, wir haben mit meiner Familie immer in einem Vorort, wo es sicher war, wo es ziemlich weiß war, ich meine weiße Leute. Es war sicher, schöne Häuser. Die meisten von den Menschen sehen wie mich aus. Das war meine Hintergrund, soll ich sagen. Dann bin ich nach Berlin gekommen. Als ich hier studiert habe, ich habe mit einer deutschen Familie in Hermsdorf gewohnt. Hermsdorf ist wunderschön. Ich habe kein Problem mit Vororten. Ich bin ein Fan. Aber seit ich verheiratet bin und hier bei Reset arbeite, ich wohne in Neukölln. Und ich liebe Neukölln, weil es extrem anders ist von mir. Aber ich merke jeden Tag nach 6 Jahren, dass ich fühle mich wohl in Neukölln. Also am Anfang, in 2005, hat viele Leute mich angesprochen, ja, Neukölln, ist das sicher? Ich sage, ja, was heißt Sicherheit eigentlich? Ich kann überhaupt nicht meine Umwelt kontrollieren. Ist das sicher? Jein. Aber die Ausländer sind da. Ja, ich bin auch ein Ausländer. Ja. Ich bin mit meinen Leuten. In den letzten 6 Jahren, Jasmin und ich, wir haben einfach eine große Liebe für Neukölln entdeckt. In uns persönlich. Wir haben auch gelernt, dass es einfach gut für uns ist, um Leute zu sein, die nicht überhaupt nicht denken wie uns, manchmal nicht sprechen wie uns, die eine andere Welterfahrung oder Anschauung haben. Und was ich habe entdeckt, ist, ich sehe Jesus täglich in Neukölln. In den letzten paar Jahren, Neukölln ist ein bisschen mehr berühmt geworden. Und jetzt, es gibt viele junge, kreative Leute, die da umziehen, weil es war billig, dahin zu gehen, da eine Wohnung zu finden, aber jetzt das endet es sofort. Zum Beispiel, wenn Jasmin und ich unsere Wohnung angeschaut haben, wir waren nur die einzigen Leute, die unsere Wohnung angeschaut haben. Jetzt bei uns in unserem Gebäude, es gibt immer eine Linie von 50 Leuten, die warten, um eine Wohnung in Neukölln zu anschauen. Das finde ich krass. Also es gibt so viele Leute. Auf unserer Seite, wir wohnen in der Bodinstraße in Neukölln. Es gibt eine Volkshochschule, es gibt eine Realschule, es ist auch eine Musikschule. Es gibt vier verschiedene Kunstgalerien und zwei neue Cafés. Das ändert sich sofort. Also die Künstler kommen nach Neukölln. Und Jasmin aber sagt am gernsten, dass wir waren da zuerst, bevor die anderen. Aber kann sein. Es gibt viele Leute von Reset, die in Neukölln wohnen. Ich bin einfach begeistert von Neukölln. Das ist mein Kiez, würde ich sagen. Und ich fühle mich sehr wohl da. Von der Anfang an, ein bisschen von der Reset-Geschichte, Jim hat immer die Idee, der Wunsch, dass wir mehrere Gemeinden gründen. So. Und das war eine die Hauptgründe, warum ich hier gekommen bin, weil ich mag diese Idee. Also 4 Millionen Leute in dieser Stadt, wir brauchen mehr Gemeinden, das ist klar. Das ist immer ein Teil von unserer Geschichte. Und Jim redet ziemlich viel über das. Und wir als Leiterschaftsteam und Teamleiter, wir stellen uns viele Fragen darüber. Und wir beten auch. Also, was sollen wir machen? Wann sollen wir das machen? Wie können wir das machen? Wohin sollen wir gehen? Und nichts ist, also alles ist offen, nichts ist fest. Das ist einfach ein Gebet, das wir haben. Gott, wenn es deiner Wille ist, wir würden gerne mehrere Gemeinden gründen, starten hier in Berlin. Und ich, in den letzten zwei Wochen, ich habe viele Leute in der Gemeinde einfach gefragt, wenn du über Gemeindegründung denkst, wo würdest du das machen? Oder wo kannst du das also vorstellen, eine neue Gemeinde in Berlin zu gründen? Und die meisten Leute sagen Neukölln. Das finde ich interessant. So, ich habe noch eine zweite Frage gestellt. Warum Neukölln? Dann sie haben gesagt, weil es gibt viele Studenten, die zum Reset gehören, die da wohnen. Ja, das mag Sinn, das ist ein guter Grund. Aber ich bin auch von der Meinung, dass es gibt andere Leute da, die nicht Studenten sind. Und ich wundere mich manchmal, wenn wir denken über Gemeindegründung in Neukölln, ob das hat mehr zu tun mit Leuten, die wie uns sind, zu tun und nicht andere Leute. Ich finde es sehr interessant, wenn Leute sprechen über Neukölln. Natürlich ist das ein bisschen schlimm. Die Kriminalität ist ziemlich hoch. Das Schulsystem ist, man könnte sagen, kaputt. Ich habe gelesen, dass 98% von den Studenten in die meisten Schulen in Neukölln sind ausländische Studenten. Es gibt viele Resetters, viele Nachfolger Jesus, die zum Reset gehören, die da wohnen. Und ich wundere mich immer, bleiben sie da? Oder gehen sie irgendwann weg? Und dann die nächste Frage ist, wenn die Christen nicht mehr in Neukölln wohnen, dann wie kann Neukölln ändern? Aber Ben, also sagst du, dass ich so meine Kinder in dieses schlechte Schulsystem reinbringe? Das kann ich nicht antworten. Aber ich bin von der Meinung, dass Jesus, als er im Himmel war, er könnte auf die Erde schauen und sein Papa könnte sagen, hey Jesus, ich liebe diese Leute und ich weiß, dass sie sind ein bisschen anders und manchmal sehr komisch und schlecht. Aber ich liebe sie und ich bitte, dass du nach sie gehst. Und er könnte sagen, ja, okay, aber ich gehe nur zum die netten Leute. Oder ich gehe nur zum diese Leute, weil sie werden ändern, wenn ich dahin komme. Sie werden meine Botschaft wahrnehmen. Er könnte das sagen, aber er hat das überhaupt nichts gemacht. Jesus, wie ein Missionar, ist von Himmel nach der Erde gesandt. Hat eine neue Sprache gelernt, musste die Kultur um ihn lernen, ist in eine neue Welt und Kultur geboren. Und hat diese Leute geliebt, Wahnsinn geliebt und war mit vielen befreundet und sie haben trotzdem ihn gemordet. Und der ist der Leiter von Christentum. Jesus. Jesus ist unser Bild, unser Beispiel. Und wenn er sagte, dass du mich nachfolgen sollst, du sollst dein Kreuz aufnehmen und folge mir nach. Ich wundere mich manchmal für die westliche, europäische, amerikanische Leute. Das hört sich ziemlich krass an. Weil für uns und für mich, ich sage das sehr ehrlich, für mich, meine Sicherheit und meine Freiheit ist für mich eine Götzin. Es gibt das Wille Gottes und dann es gibt mir. Und ich stelle mich manchmal immer über das Wille Gottes. Ich sage überhaupt nichts, dass jede Person beim Reset muss nach Neukölln umziehen. Das ist nicht, was ich sage. Was ich sagen will, ist, egal wo Leute sind, Christen soll da sein. Wenn das in Friedenau ist, und du bist hier, cool. Wenn das in Steglitz ist oder Lichtenberg oder Hermsdorf, wo es total schön ist, bleib da. B bete um Frieden für diese Kids. Lieb die Leute da. Kirk hat das letzte Woche so, ich fand es, das war ziemlich extrem, was er gesagt haben, wegen Studenten auf die Uni. Und er hat es so laut und deutlich gesagt, dass deine Uni, wenn du ein Nachfolger Jesus bist, du bist verantwortlich für deine Uni. Das ist heftig. Aber ich sage etwas auch sehr ähnlich. Deine Kids, du bist verantwortlich für deine Kids. Betest du für deine Kids? Manchmal ist es ein bisschen ein Kampf für die Jasmin und ich, weil wir lieben Neukölln so sehr. Aber das Reset ist unsere Gemeinde. Und wir lieben Reset so sehr. Aber ich habe in den letzten paar Jahren auf dem Herzen, ich habe einfach gefragt, Gott, ich will etwas für Neukölln machen. So ich habe einfach Leute gefragt, also kennst du Christen, die in Neukölln wohnen? Ich kenne zwei, es ist eine coole deutsche Familie. Sie sind alle Professionals, sie haben Kinder. Es gibt drei verschiedene E-Pairen. Eine E-Pair sind, sie sind beide Zahnärzte. Und sie sind alle Deutsche. Die anderen sind, eine arbeitet für Siemens und dann die anderen, ich glaube, die anderen zwei sind Lehrer. Und sie haben alle in Schöneberg gewohnt und hat dieses tiefe, starke Gefühl nach Mission, dass sie so etwas in der Welt machen für die Leute, die überhaupt nichts an Jesus kennen. Und sie waren sehr aufgeregt. Sie haben gedacht, dass sie würden wahrscheinlich irgendwo im Ausland gehen, irgendwo in Südasien, ich glaube. Aber dann Gott hat gesagt, ja, ich sende euch an die Nationen nach Neukölln. Aber Gott, die Kriminalität. Oder Gott, also das Schulsystem. Und dann jemand hat gesagt, ja, aber in Südasien ist es wirklich mehr sicher. Jetzt diese drei Familien wohnen in Neukölln. Und sie praktizieren diese Botschaft von Jesus, liebe deine Nächste wie dich selbst. Die Frauen, die drei Frauen, sie treffen sich einmal pro Woche mit die türkischen und arabischen Frauen, die in der Gegend wohnen und machen so wie ein Deutschkurs. Jede Woche. Die Kinder sind in das Schulsystem. Und zwei von den Kindern, sie haben blonde Haare, blaue Augen, sie können auch Türkisch sprechen. Und auch also diese Neuköllner Deutsch-Türkisch-Mischung, das ist auch interessant. Die Kinder sind froh, sie sind glücklich. Ist das schwer? Ja. Ist es kompliziert? Und diese Familien müssen sich Fragen stellen wegen der Zukunft. Wie sieht es aus eigentlich, wenn diese Kinder auf der Uni gehen muss? Können sie das kriegen, dieses Schulsystem? Was ich so stark finde, ist, dass sie haben sich entschieden, Gott zu vertrauen. Sie haben einfach ihre Sicherheit und Individualismus einfach weggelassen, haben gesagt, Gott, ich vertraue dir. Ich folge dir nach. Das war die Berufung, eine bestimmte Berufung für diese drei Familien. Aber das hat mich so ermutigt. So was kann ich machen? Ich habe keine Kinder, ich wohne in Neukölln. Ich bete für Neukölln sehr oft. Das ist etwas, die ich tun kann. Ich habe zwei Pastoren kennengelernt, die in einer Gemeinde in Neukölln gründen wohnen. So ich bete für sie. Ich bin jetzt mit sie befreundet. Und ich stelle sie manchmal einmal pro Monat eine Frage, wie kann ich sehr besonders für dich und deine Gemeinde beten? Es gibt manchmal, das ist etwas, die ich sehr praktisch tun kann. Ich habe mein Leben nicht so extrem geändert. Ich bin von der Meinung, dass manchmal wir laufen einfach durch das Leben und denken überhaupt nichts, was passiert um uns. Wir denken manchmal nur über uns selbst. und was für uns gut ist. Und ich verstehe, dass deine Familie, du bist verantwortlich für deine Familie und du sollst für deine Familie kümmern. Wenn du Student bist, du hast eine besondere Zeit und Geld investiert und du musst lernen, und das verstehe ich. Wenn du eine Arbeit hast, irgendwo anders und du musst sehr schwer arbeiten und verdient nicht so viel Geld, du hast nicht so viel Zeit oder Energie, das verstehe ich. Aber wir haben alle Zeit zu beten. Wir haben alle Zeit und die Möglichkeit zu erinnern, dass es gibt andere Leute in dieser Stadt. Es gibt andere Leute, fast 4 Millionen Leute, die überhaupt nichts, keine Beziehung mit Jesus haben. Und wie werden sie von Jesus hören? Das ist einfach eine Frage. Ich stelle mich auch diese Frage. Jesus liebt Großstädten, Jesus liebt Berlin. Und ich bin von der Meinung, dass wir können sehr praktische Dinge machen. Ich bin gespannt zu sagen, dass wir machen sehr gute Dinge beim Reset im Moment. Zuerst Kleingruppen. Es mag sein. Also Berlin ist eine Großstadt und also wir können uns nicht alle heute Morgen hier reinkommen und einander kennenlernen. Aber in diese Kleingruppen, das ist möglich. Was die Caro ist ein Mitglied in der Gemeinde, ist eine Sozialarbeiterin. Sie macht auch eine deutsche Sprachkurs montags und Mittwochabends hier in der Gemeinde für Leute, die sie sind, wie sagt man, also Flüchtlinge, ja, also ja. Yeah. Und das finde ich schön, das finde ich cool. Also wenn Gott über sein Selbst, also in das Alten Testament und auch Neuen Testament spricht, er sagte immer das: Ich bin der Gott für die Weisen, für die Immigranten, für die Armen. Gott identifiziert sein Selbst mit diesen drei Gruppen von Leuten. Das finde ich interessant. Also jetzt so, also die Immigrierten beim Reset, wir machen etwas für sie. Das ist cool. Die meisten von diesen Leuten sind Muslime. Ich finde das einfach so interessant, dass die Leute kommen rein in eine christliche Gemeinde, sind gelehrt von den Christen. Es gibt auch der Klaus. Klaus hilft Caro. Manchmal ist es nur Klaus und Caro. Aber es gibt viele Deutsche in diesem Raum, die ziemlich gut Deutsch sprechen können. Und könnten mit diesen Leuten sprechen, wahrscheinlich befreunden. Ich sage das nachher mal, es gibt Muslime, die nach Reset kommen. Das ist ziemlich cool. Wir müssen nicht nach Neukölln gehen, sie kommen hier. Montagabends, Mittwochabends, 18 Uhr. Das ist eine Möglichkeit. So, wir können beten, wir können involviert in der Stadt sein. Also dieses Wort Frieden, wenn wir zurück zu dieser Bibelversen, das ist mein letzter Punkt. In Jeremia 29 sagte, dass wir sollen beten, wir sollen, wo ist das? Da ist das. Wir sollen beten um Frieden. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Dieses Wort Frieden in Hebräisch ist ziemlich stark. Und der deutsche Wort Frieden, amerikanische Wort Peace, es ist ziemlich schwach. Frieden auf Hebräisch heißt Shalom. Und Shalom ist ein schweres, großes Wort. Und es ist manchmal schwer zu erklären, aber es gibt ein ganz coole Metaphor über Shalom. Und so, wir haben gelernt, dass wir mussten beten für die Shalom, für den Staat. Und wenn wir denken, dass ein Staat, oder wir denken, dass Shalom ist ein Teppich, ein wunderschöner Teppich genäht, ein alter, schöner, großer Teppich. Und das ist Shalom. Aber manchmal in einer Großstadt, Es gibt eine Art von Shalom da, aber in diesem Teppich, es gibt Löcher drin. Und dieser Teppich ist alt geworden. Und manchmal die Regierung kann diese Löcher in diesen Teppich von Shalom zubinden. Aber was Gott sagt eigentlich, ist, das ist unsere Rolle als Christen, als Volk Gottes, für die Shalom der Stadt zu beten. So wenn dieser Teppich, dieser Shalom Löcher hat, dass wir können wirklich etwas machen. Und also was Caro macht beim Reset mit dem Deutschkurs, ist ein Beispiel davon. Aber es gibt so viele andere Gegend in Berlin, wo es gibt überhaupt keinen Frieden. Und wir können was machen. Über die nächsten paar Wochen, die Caro und ich und ein paar andere, wir werden besprechen, gibt es konkrete Sachen, die wir als junge Leute, als Resetters, bestimmte Sachen, die wir in der Stadt machen können. Und wir werden diese Sachen mit euch teilen in der nahen Zukunft. Wenn du Ideen hast, du kannst mir gerne ansprechen. Es gibt immer, immer, immer Sachen zu tun. Was ich jetzt machen will, ist, dass wir einfach eine Zeit des Gebets haben, wo wir für Berlin beten, für uns selbst beten und dann kehrt und die Low-Price-Team kommt nach vorne und singt ein sehr besonderes Lied, die ganz gut mit diesem Thema passt. Und dann wir sagen Tschüss und gehen in der Stadt. Und ich hoffe, dass wir werden mehr für die Stadt beten und für die Stadt sorgen. Lass uns beten.